bin da. Unverteilt, bisschen weiß. Mit Jungs aus der Hood, den komplett Philipp Line. Zahlst du nicht, hast du ne Klinge an deinen Hals. Frag die Jungs von der Straße, sie wissen, was ich mein. Was willst du hier, bin mit Jungs, rauch Havana. Schick sie weg, sie sieht aus wie Rihanna. Haben Flaschen auf dem Tisch, dort trinken Wasser. Denken ans Geschäft, denn vielleicht morgen wird geballert. Bam, bam, alle topfit. Und haben neben Messer eine Waffe oft mit. Hoch zu Millionen und ich sitz im Cockpit. Direkt nach Kosovo leben mich ein komplett. Bleiben kriminell. Komm mal um die Ecke, was für Beef. Denn bei mir ist alles echt, was du siehst. Bleiben kriminell. In meinem Leben hab ich alles schon gesehen. Und du redest, ich hab Angst, doch vor wem. Bleiben kriminell. Komm mal um die Ecke, was für Beef. Denn bei mir ist alles echt, was du siehst. Bleiben kriminell. In meinem Leben hab ich alles schon gesehen. Und du redest, ich hab Angst, doch vor wem. Sleeping on Fendi, chillin' with da Benzi. They call me Desert Eagle, chum Reno is ready. From uno kinigati, suna nani hapi. Vieni che chiodo mugna, lo se com'ni srapit. Ondrate mia, jam pa funsi a razona. Dhe veç ato indje, ke kom plane miliona. Tu prish tyra vës, qysh ke manana. Kës dalimi ti ke vële unë i bëna. Di blandem, baba dem, unë jam. Shaku nja pil nane, ne ke kursun e mande. Sekta tjerë, djem veçuj dhe limande. Unë jam si vaj, nuk përzina me kërkana. Komm mal um die Ecke, was für Beef, denn bei mir ist alles echt, was du siehst. Bleiben Kriminell. In meinem Leben hab ich alles schon gesehen und du redest, ich hab Angst, doch vor wem. Bleiben Kriminell. Komm mal um die Ecke, was für Beef, denn bei mir ist alles echt, was du siehst. Bleiben Kriminell. In meinem Leben hab ich alles schon gesehen und du redest, ich hab Angst, doch vor wem. Wir sind keine Leute, die verhandeln, wenn es losgeht. Was willst du machen, wenn wir kommen und dich hochnehmen? Hab die Schafe mit dabei und Brüder setzen allen. Zur Seite meine Albo schreien, Chiananen, Chiananen. Klick, klack, bang. Multimillionär vor den Komma 6 Stellen. Beweg dich, yalla, dalle, Baby, lauf schnell. Zeig der Schlampe kein Interesse, will nur lila, grün, gelb. Bleib kriminell. Hey, was für Beef von mir alle? Leichtes Spiel, drücken weg auf Masse. Alles im Griff, ja, du weißt doch, lalle. Fühlst du Schmelle, sind immer bereit auf Tasche. Komm mal um die Ecke, was für Beef. Denn bei mir ist alles echt, was du siehst. Bleib kriminell. In meinem Leben hab ich alles schon gesehen. Und du redest, ich hab Angst, doch vor wem. Bleib kriminell. Komm mal um die Ecke, was für Beef, denn bei mir ist alles echt, was du siehst. Bleib kriminell. In meinem Leben hab ich alles schon gesehen und du redest, ich hab Angst, doch vor wem. Bleib kriminell. Sie stellen mir zu viele Fragen, Bruder, ich hab keine Zeit, mach weiter mit. Bleib kriminell. Bis meine Jungs in Geldscheine baden, könnt ihr alle gerne kommen, doch ich schieße. Bleib kriminell. Komm mal um die Ecke, was für Beef, denn bei mir ist alles echt, was du siehst. Bleib kriminell. In meinem Leben hab ich alles schon gesehen und du redest, ich hab Angst, doch vor wem. Bleib kriminell. Komm mal um die Ecke, was für Beef, denn bei mir ist alles echt, was du siehst. Bleib kriminell. In meinem Leben hab ich alles schon gesehen und du redest, ich hab Angst, doch vor wem. Wie ein Gott.